zünde alle Farben an für diese Nacht. Halbmond, breite dich aus, mehr Licht noch mehr. Denn wer heute weint und lacht, der wird 100 Jahre alt. Der wird 100 Jahre alt und kein Herz wird ihm kalt. Gieß ein Glas voll Wein in unseren Tschechenfluss, aber er überschäumt und er schnappt den Asphalt mit Kobaltblau und mit Zinkhellem Wasser wäscht und dann essen wir dunkelblau. Spare nicht mit Spaß und Tränen.